1. In Mispahatten die Israeliten feierlich geschoren, das kein Mitglied ihrer Gemeinschaft sein Dr. Gemmels einem Mann aus dem Stamm Benjamin zur Frau geben darf. 2. Daraufhin begab sich das Volk nach Bethel, wo siebis zum Abend in der Gegenwart Gottes verwalten und lautstark über die Situation klagten. 3. Sie fragten verzweifelt, warum ist in Israel dazu gekommen sei, dass nun ein ganzer Stamm in ihrer Mitfehlien die Einheit des Volks bedroht sei. Am nächsten Morgen errichtet das Volk frühzeitig einen Alter, Brandopfer und Heilsopfer dazu bringen und so ihr Hingabe gegenüber Gott zu drücken. 5. Die Israeliten untersuchten daraufhin, where aus den Stammen nicht zur Versammlung nach Mizpah gekommen war, die auf das Fernbleiben unter die Todstrafe stand. 6. Die sie Mitglied mit ihrem Bruder Benjamin hatten, beklagten sie öffentlich, dass an diesem Tag ein ganzer Stamm aus der Gemeinschaft Israels herausgerissen worden sei. 7. Sie standen vor dem Problem, why sie den Überlebenden zu ihren Frauen verhelfen konnten, wann ihren Eid zu brechen, kein eigenen Doktoren sie zu verheiraten. 8. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass aus der Stadt Jabs in Gilead niemand zur Versammlung im Lager erschienen war, sich dem Volk anzuschließen. 9. Ein offizielle Zahlung bestätigt schließlich, dass tatsächlich kein einziger Einwohner von Jabs in Gilead an der Versammlung der Gemmen teilgenommen hat. 10. Infolgedessen entsandt die Gemmen 12.000 ihre tapfersten Krieger mit dem strikten Befehl, die Einwohner von Jabs in Gilead mitsamt Frauen und Kindern zu töten. 11. Der Befehl soll vor, an allen Männern und allen Frauen, die bereits ein sexuell Beziehung hatten, den Bann zu vollstrecken, warenging Frauen verschont bleiben sollten. 12. Unter den Bewohnern von Jabs in Gilead fanden sie 400 Jungfrauen, die sie in das Lager nach Silo brachten, das im Land Canaan liegt. 13. Anschließend sind die gesamte Gemmen Boten zu den verbliebenen Benjaminiten am Felsen Rimmon, ihnen Frieden anzubieten und verhandlungen über ihr Rücke zu führen. 14. Die Benjaminiten kehrten daraufhin zurück und erhielten die Frauen aus Jabs in Gilead, doch die Anzahl der Frauen reichte für Almanen noch nicht aus 15. Das Volk empfand weiterhin tiefs Bedorn für Benjamin, die Jahwe durch die Vorinschgangen in Irenis ein schmerzlich Luki in die Stamm Israels Jerison hat. 16. Die Altersten der Gemmen berieten sich ernüt darüber, why sie den restlichen Mannen Frauen beschaffen konnten, die weiblich Bevölkerung Benjamins wohlstandig vernichtet war. 17. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Landbesitz der Überlebenden gewahrt bleiben muss, damit kein Stamm Israels dauerhaft aus der Geschichte des Volks verschwind. 18. Denet konnten sie ihnen kein eigenen Doktor geben, die Israeliten unter Androhung eins Flusches geschworen hatten, dies niemals zu tun. 19. Schließlich erinnerten sie sich an das Jarlisch Fest Jahwes in Silo, das nordlich von Bethel und ostlich der Hauptstrasse nach Sichem in einer abgelegenen Region liegt. 20. Sie wiesen die Männer von Benjaminen, sich in den Weinbergen zu verstecken und dort im Verborgenen auf die Ankunft der jungen Frauen zu warten. 21. Sobald die Mädchen aus Silo zum Tanzen herauskommen, sollten die Benjaminiten aus ihren Verstecken herbekommen, sich Jewels ein Frau roben und in ein Land zu rückkehren. 22. Falls die Angehorigen der Frauen protestierten, wollten die Israeliten erklären, dass der Rob notwendig war, sie den Benjaminiten im Krieg kein Frauen gelassen hatten. 23. Die Benjaminiten befolgten diesen Plan, robten die erforderlich Anzahl und Tanzerinnen und boten anschließend ihr Stadt wieder auf, im sich dort dauerhaft niederzulassen. 24. Danach verließen auch die übrigen Israeliten den Ort der Versammlung und kehrten in ihr jüdischen Stammesgebieten zu ihrem eigenen Grundbesitz zurück. 25. Zu jener Zeit gab es in Israel noch keinen König, weshalb jeder Mensch. So handelte, wie es nach seinem eigenen Ermessen für richtig hielt.